Die Zeitung Rodong Shimun brachte am 14. Juni den Kommentar, man wird ihnen die Entführung nie verzeihen. Darin hieß es, in Südkorea verstärkt sich die Stimme der Kritik an den Agenten des südkoreanischen Informationsamtes wegen Abführung der TVJK-Bürgerinnen und bemüht man sich mehr um die Klärung der Wahrheit über das Verbrechen. Ein gutes Beispiel dafür ist es, dass der Advokatenverein für demokratische Gesellschaft und der Rat der christlichen Kirche am 3. Juni vom Informationsamt ein Treffen mit den Arretierten verlangten. Doch die Agenten des südkoreanischen Informationsamtes lehnten unter dem unpassenden Vorwand hartnäckig die Forderung aller Kreise ab und ignorierten auch im vergangenen Mai die Forderung der Bürgerorganisationen nach Informationen über die Entführten und nach einem Treffen mit ihnen. Die jüngste Gruppenentführung der TVJK-Bürgerinnen durch die südkoreanischen Agenten am hellen Tage ist ein beispielloser Terror und eine böse politische Provokation gegen den Norden. Ernst zu betrachten ist die Tatsache, dass die südkoreanischen Behörden die Frauen im sogenannten Zentrum für Schutz der Flüchtlinge vom Norden unter dem Informationsamt internieren und dabei allerlei Beschwichtigung, Drohung und Erpressung gegen sie anwenden. Sie gehen von der niederträchtigen Absicht aus, mit der Anzeige über freiwillige Flucht aus dem Norden eine Atmosphäre gegen den Norden herzustellen und die Aufmerksamkeit der Bevölkerung abzulenken und der extremen Herrschaftskrise zu entkommen. Wir werden den südkoreanischen Agenten ihr Entführungsverbrechen niemals verzeihen, die Verbrecher bis zuletzt verfolgen und sie unbarmherzig bestrafen.